haben wirklich allen Grund zum Jubeln, die Macher des Hip-Hop, wie hier Naughty by Nature mit ihrer Hymne Hip-Hop Hooray. Was gegen Ende der 70er Jahre in den Slums der New Yorker South Bronx bescheidenst begann, hat sich in den 15 Jahren danach immer weiterentwickelt und ist vor allem natürlich in den USA zu einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen geworden. Der Hip-Hop hat die Welt erobert und bei den Jugendlichen die Identifikationsfunktion übernommen, die einst die Rockmusik gehabt hat. Und mit dem Rapper Ice-T hat die Hip-Hop-Szene ihren ersten großen Megastar hervorgebracht. Ice-T ist ein Phänomen, aber auch das Idol der Hip-Hop-Kultur. Als einziger hat er es geschafft, auf der einen Seite viel Geld zu verdienen und einen immensen Wohlstand zu genießen, andererseits aber hat er nicht seine Glaubwürdigkeit bei den Hip-Hop-Anhängern verloren. Ja, mehr noch, die Art, wie er seinen Reichtum auslebt und doch nie den Kontakt zu den Street-Kids verloren hat, hat ihm höchsten Respekt, ja Vorbildfunktion eingebracht. Das ist allein schon an der Tatsache abzulesen, dass sein Mega-Erfolg genau dort einsetzte, als seine langjährige Plattenfirma, die übrigens zum größten Medienkonzern der Welt gehört, sich 1993 weigerte, seinen berüchtigten Song Cop Killer zu vertreiben. Und Ice-T sich dann kurzerhand von dieser Firma trennte, um den Millionenseller und das Album Home Invasion auf seinem eigenen Label Rhyme Syndicate zu veröffentlichen. Seitdem ist sein Name jedem Amerikaner, auch wenn er sich nicht für Rap interessiert, ein Begriff. Und bei weißen europäischen Teenagern ist er sowieso der größte. I was born in New Jersey. I said it before, but I guess nobody heard me. My mother died young, no sisters or brothers, I was the only son. When I was 12, my pops died too. What's a brother supposed to do? They sent me out west to live with my aunt, I guess they thought that was the best. But there was no love there, and growing with no moms, I guess I was prepared to live in a vacuum. The bedroom, the kitchen, the hall, the bathroom. I didn't leave home much, I didn't like LA, didn't have no friends to trust. Got bused to a school, blacks and whites, I guess it was cool. But by high school I changed, I didn't wanna bust, I didn't wanna play the game. I walked to Crenshaw High, it was fly. I hooked up with a new crew, some brothers that seemed like they knew what the hell to do. You might call it a gang, but we call it a set, and it was our own thing. The whole school was down, and one way or another, everybody messed around. Whether hardcore or not, you wore the right color, your ass got shot. That's how I'm living. I did 3 years in and made close friends. Having no love, my homies became my only. I was glad, the family I never had. I grew up fast, got a girl in the 10th grade pregnant and needed cash. Had to change my style, switch from banging for hustling, no more going buck wild. Had to get a cash flow, but my hustle was weak, it was a no-go. I joined the army, 4 years and that mess be all the hell you can be. Came back to the hood, the homies had done good. Had elevated their game, about 100 G's a lick, no shame. Bash for the jewels, baby sledgehammers were the tools. I speak on this with hesitation, even though we're past the statute of limitations. That's how I'm living. I checked the bank, bought a Porsche gear and earned high street rank. But as I grew, my whole crew fell through. Cops had us on the books as interstate crooks. Murder, robbery, rape, escape, the whole damn nine. We rob a sucker blind. I had too much juice, I cut my boosters loose. Was intrigued with the pimp game, I took on the Ice name. But the pimp game moved too slow, especially for a brother who was hooked on quick dough. Then one night late, I was in a car wreck and was lucky to escape. Hospital for 10 weeks in a bed. Nicht erst seit seinem 1987er Album Rhyme Pace und der Musik, die er 1988 für den Film Colors ablieferte, hat Ice-T über Ghetto-Gewalt und Bandenbrutalität gerappt und seine Musik als Sprachrohr für schwarze Jugendliche eingesetzt. In seiner Schul- und Teenagerzeit hat er selbst Kontakt zu Banden oder Gangs in den Ghettos von South Central in Los Angeles gehabt. In seiner etwas früh kommenden Autobiografie hat der Megastar, der seit ein paar Jahren ja auch als Schauspieler im Filmgeschäft sehr erfolgreich ist, tiefere Einblicke in das Leben der schwarzen Jugendlichen in South Central und über die Bedeutung der Gangs gegeben. Hier ein paar Zitate daraus. Wenn man in South Central aufwächst und man hat nichts in seinem Leben, das man kontrollieren kann, dann sucht man nach Kontrolle. Und die Gangs bieten die größtmögliche Kontrolle, das zu tun, was man tun will. Bandenmitglieder suchen die Kontrolle über ihre eigene kleine Welt, auch wenn es nur ein kleines Gebiet ist. Für sie ist es wie ein eigener Staat. Außenstehende mögen sagen, das ist ja nur ein Straßenzug, aber die meisten verlassen dieses Gebiet jahrelang nicht. Einige sogar ihr ganzes Leben. Das Gebiet gehört ihnen, darüber haben sie Kontrolle. Die Gangszene in Los Angeles ist tief verwurzelt und äußerst kompliziert. Die hispanischen Gangs waren die ersten und erst nach den Aufständen 1965 im Watts-Ghetto formierten sich schwarze Gangs. Ich selbst kam 1974 zum ersten Mal in Kontakt mit Gangs, als ich noch die Crenshaw High School besuchte. Da fiel mir auf, dass eine bestimmte Gruppe von Jungs immer zusammenhing und natürlich wollte ich rausfinden, was mit denen los war. Es war natürlich eine Gang. Damals rutschte ich, ohne es zu wissen, in eine Beziehung mit den Crips rein, der neben den Bloods anderen großen Gangvereinigungen. Und das kam einfach deshalb, weil ich begann, mit älteren Jungs in meiner Nachbarschaft rumzuhängen. Die waren Crips, also hatte ich auch ein Crisp zu sein. Crisps und Bloods sind in hunderte verschiedene Sets, also Abteilungen unterteilt, je nachdem in welchem Straßengebiet sie rummachen. Sie alle gehören entweder zu den Crisps oder zu den Bloods, die wie Wasser und Feuer zueinander stehen. Sie haben ihre eigenen Handzeichen, mit denen sie sich gegenseitig Signale oder Angriffskommandos geben. Die Crisps tragen blaue, die Bloods rote Kleidung und den Ohrring jeweils im anderen Ohr. Sicher, da wird immer über Bandenkriege und unzählige Tote gesprochen, aber man muss sich das so vorstellen. Wenn ein Freund oder Bruder von den Gegnern getötet wird, setzt du dich doch nicht heulend in die Ecke und wartest darauf, dass der Mörder gefasst und ins Gefängnis gesteckt wird. Nein, dich packt der unbändige Rausch der Rache und du läufst überall in der Gegend rum, um rauszufinden, wer für den Mord verantwortlich ist. Und wenn du es rausgefunden hast, dann gibt's nur noch eins, nämlich den Mörder zu töten. Dass du dadurch selber zum Mörder wirst, darüber verschwendest du keinen einzigen Gedanken. Und so entstehen Bandenkriege. In meinem Song Colors, den ich für den gleichnamigen Film über das Bandenleben in South Central gemacht habe, rappe ich die folgenden Zeilen. Meine Farbe bedeutet Tod, obwohl wir alle den Frieden lieben. Aber dieser Krieg wird niemals enden, bevor nicht alle Kriege eingestellt werden. Yo, let's do this. Color. I am a nightmare walking, psychopath talking. King of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Vendetta's a death back, the colors I choose, red or blue, cuz of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scattered. Colors. The gangs of LA will never die. Just multiply colors. Color. You don't know me, fool. You just own me. assistance, social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violence, but violence is life. Peace is a dream, reality's a knife. My colors, my honor, my colors, my all. With my colors upon me, one soldier stand tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked. My mother's on crack. My sister can't work cause her arms show tracks. Madness, insanity, live in profanity. Then some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world do you live in? Death is my set, guess my religion. Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color. Color, color, color, color, color, color, color. My pants are sagging, braided hair. Suckers stare, but I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge color. Die Bandenbrutalität, so schreibt Ice-T weiter in seinem Buch, ist wie der US-Bürgerkrieg, der im South Central wieder auflebt. Das Töten hört einfach nicht auf und die Gewaltbereitschaft der Kids ist unvorstellbar. Die meisten Gangkiller werden niemals zur Verantwortung gezogen und laufen weiter auf der Straße frei rum. Noch heute passiert's mir, dass ich durch South Central gehe und mir werden Kids mit der Bemerkung vorgestellt, hey, das ist hier unser Killer. Der hat vor ein paar Tagen den oder den erschossen. Und die sind dann meist nicht älter als 15 oder 16. Das Tragische an der ganzen Angelegenheit ist, dass die ganzen Morde und Tötungen unter der Kontrolle der Polizei vonstatten gehen. Sie beobachten die Gangaktivitäten und lassen die Schießereien geschehen, ohne einzugreifen. Denn hier töten sich ja Schwarze gegenseitig. Getreu nach dem alten Ghetto-Sprichwort, wenn ein Schwarzer einen Weißen tötet, dann ist das das höchste Verbrechen. Wenn ein Weißer einen Schwarzen tötet, dann ist es Selbstverteidigung. Doch wenn ein Schwarzer einen Schwarzen tötet, dann ist das einfach noch ein weiterer toter Schwarzer. Die Polizei in L.A. will einfach nicht, dass die Gang Wars aufhören. Es liegt in ihrem Interesse, dass sich die Schwarzen untereinander eliminieren. Denn wenn sich plötzlich 20.000 Ghetto-Kids zusammentun würden und die Kraft erkennen, die sie gemeinsam haben, und dann plötzlich entscheiden würden, dass die Polizei ihr wahrer Gegner ist, dann kommt die Polizei in große Schwierigkeiten. Und genau das ist die Botschaft in meinem Song Cop Killer. Die Frage, wie man all das beenden könnte, habe ich mir oft gestellt. Doch solange sich die große Masse der weißen Amerikaner desinteressiert abwendet, solange sie selbst nicht betroffen sind, solange wird sich so schnell nichts ändern. Denen ist völlig egal, warum Kids sich in Gangs zusammenrotten. Politiker und Regierung wären gut beraten, wenn sie versuchen würden, nach den Ursachen zu forschen. Die wissen ja noch nicht mal, dass ein Junge, der sich einer Gang anschließt, im gleichen Augenblick auch alle Furcht darüber verloren hat, was aus ihm werden könnte. Stattdessen bekämpfen sie die Auswirkungen, wenn sie sich in Aufständen wie den Riots von 1992 niederschlagen. Sie attackieren Ice-T, weil er einen Song wie Cop Killer geschrieben hat. Word, I pull the trigger long. Grip my teeth, spray to every brother's gone. Got my block sewn on my dope spots. Last thing I sweat, so sucker punk cop. Move like a king when I roll hop. You try to flex, bang, another brother drop. You gotta deal with this, cause there's no way out. Why? Cash money ain't never gonna play out. I got nothing to lose, much to gain. In my brain, I got a capitalist migraine. Gotta get paid tonight to keep my hustle right. Quick when I speak, check my free, keep my king tight. So many girls on my jock think I'm a movie star. 19, I got a $50,000 car. Go to school, I ain't going for it. Kiss my butt, bust the cork on the Moet. Cause I don't wanna hear that crap. I'd rather be a new jack hustler. Mittlerweile reagiert die breite Öffentlichkeit in den USA aber doch auf die rüden Verbalattacken der Rapper aus den Ghettos. Auch wenn sie das nicht so tun, wie sich das Ice-T wünscht. Sie reagieren vielmehr mit Verboten und Gerichtsbeschlüssen, seit sich auch immer mehr weiße Jugendliche von den Rap-Attacks infizieren lassen. Bei den gewaltverherrlichenden Sprüchen der Gangster-Rapper, wie man sie heute nennt, drehen sich die Megan selbst der liberalsten Eltern um. Die Frau des Vizepräsidenten Tipper Gore hat sich zum Sprachrohr dieser um ihren Nachwuchs fürchtenden Eltern selbst ernannt und ruft landesweit zu Protest und Boykott auf. Womit sie Gangster-Rappern wie den Ghetto Boys, Ice Cube oder Dr. Dre zu einer Platinplatte nach der anderen verhilft, denn die Kids haben schon immer gelebt, was ihre Eltern hassen. Jüngster unrühmlicher Höhepunkt in der unaufhaltsamen Erfolgsstory des Gangster-Raps ist der Millionenseller Doggy Style von Snoop Doggy Dogg. Der Erfolg seiner CD, die Ende letzten Jahres in den US-Charts noch vor Erscheinen direkt auf Platz 1 kam, weil es massenhafte Vorbestellungen gab. Ein Rekord übrigens in der Geschichte der Musik. Dieser Erfolg basiert auf einem Mord. Als Snoop Doggy Dogg nämlich von einem Gangster angegriffen wurde, erschoss den sein Leibwächter. Snoop Doggy Dogg soll das Fluchtauto gefahren haben. Im Oktober 1993 wurde er wegen Beihilfe zum Mord angeklagt, wobei er maximal mit 25 Jahren Gefängnis rechnen muss. Doch seine Plattenfirma bezahlte $1 Million Kaution, um seine Debüt-CD fertigstellen zu können. Auf dieser bislang mit 4-mal Platin geehrten CD rappt Snoop in gewohnt harter Gangstermanier über das brutale Treiben in den Ghettos. Mit all der Gewaltverherrlichung und der Frauenfeindlichkeit, die man auch schon von zahlreichen anderen Vertretern des Genres Gangster-Rap hören konnte. Und nicht nur die Feministen in den USA fühlen sich durch die weiblichen Diskriminierungen in den Comiczeichnungen auf der CD-Hülle brüskiert. Doch in Interviews hört man von Snoop Doggy Dogg die gleichen Konter auf die Vorwürfe des amerikanischen Establishments, wie zuvor auch schon von anderen Gangster-Rappern, wie zum Beispiel Ice-T. Nicht ihre derben Reime seien das Problem, sondern die Realität, über die sie rappen. Yeah. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D or Double G. But I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 in the morning and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't love them hoes. Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hoes down, why you motherfuckers bounce to this? Rolling down the street, smoking indoor, slipping on gin and juice. Lay back. Some secrets, gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that bitch, please raise up off these N.U.T.s, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound filled with grease, biatch, I'm just rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice. Laid back. Day. My homie Dr. Dre came through with a gang of Tango Ray and a fat ass Jake of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off a bit and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top. Cause when I bust my nut, I'm raising them box to cock. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the dough. And I'll be rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice. Snoop Doggy Dogg, harte Texte über sanfte Beats. Auch wenn der Hip-Hop jetzt, wo es auf die Jahrzehntmitte zugeht, eine Vielzahl an Stilen wie nie zuvor besitzt, ist der sogenannte Gangster-Rap ohne Zweifel die erfolgreichste und populärste Variante. Und diese Popularität zeigt Auswirkungen im Alltag, die in Form von Pressemeldungen immer häufiger zu uns über den Atlantik dringen. So hat beispielsweise im Februar dieses Jahres in Dayton, Ohio, ein 11-jähriger Junge bei dem Versuch, seinen Rap-Idol Snoop Doggy Dogg zu imitieren, seine 3-jährige Schwester erschossen. Er hatte in Gangster-Rap-Manier mit einer Pistole rumgespielt, aus der sich versehentlich ein Schuss löste. Die Gangster-Rapper lassen sich nämlich mit Vorliebe auf ihren Plattenhüllen mit Maschinenpistolen posend abbilden. Im Juli letzten Jahres wurde der 19-jährige Ray Howard wegen Mordes zum Tode verurteilt. Dem Gericht hatte er erzählt, zu seiner Tat hätte ihn der Song Soldier's Story von Tupac motiviert. Als Zeuge der Verteidigung gab der Direktor der Musikabteilung an der Universität von Texas zu Protokoll, dass Gangster-Rap das gefährlichste Musikgenre sei, das er je studiert habe. Und zwar wegen des Verbreitens von antisozialen und gewalttätigen Themen in den Texten. Und er gab zu bedenken, dass Gangster-Rap besonders dann gefährlich sei, wenn er das soziale Umfeld des Zuhörers widerspiegele. Wie sehr die enge Verknüpfung von Gangster-Rap und alltäglicher Gewalt in den Straßen der USA um sich gegriffen hat, zeigt eine Meldung aus New York vom März dieses Jahres. Dort wurden bei einem Rap-Konzert unter anderem mit Run-DMC und Heavy D als Eintrittsgeld nur Waffen akzeptiert. Mit dieser Umtauschaktion wollten die Veranstalter zur Reduzierung von Waffen und Gewalttaten beitragen. Ob allerdings folgende Meldung mit Gangster-Rap etwas zu tun hat oder eher in den Bereich der Perversität gehört, überlasse ich jedem selbst. Ein Mitglied der Ghetto Boys hatte seine Freundin provoziert, ihn ins Auge zu schießen. Das Foto von der offenen Wunde wurde dann auf der Plattenhülle von We Can't Be Stopped abgebildet. So I can get down to business. I think it's time I paid a little visit to my rundown neighborhood cemetery to tally up the people I've buried. 57, 58, 59. All laying down in the same line. You sorry motherfuckers couldn't handle me. I done fucked up 17 families. So bring it on if you wanna play. Make my motherfucking day. Cause you'll be one dead motherfucker black. I'ma put your ass on your back. I won't play no game with your boy. You'll just be one more nigga in the morgue. Yeah, I like that, man. That's just how I got a funky done. Yo, let me finish this freestyle though, man. Hold him down. Hold him up. Yo. It's gonna be a killing after midnight. Niggas getting ready for the big fight. You can say this one's a murder by a lunatic. Hit me living on your ass, bitch. Loading up my weapons, getting ready for another street sweeping neighborhood drug war. Bullets come around in a meat wagon, knowing that tonight they'll be dragging off motherfuckers to a 6-foot ditch. I hope your insurance paid up, bitch. Cause tonight is the night, motherfucker. Be a good killer or a damn good ducker. Cause if you ain't, your ass is falling to the paint. Bloodshed seems to make a nigga faint. Not me with a nod in my hand. I can fall asleep lying next to a dead man. You gotta understand me. It's better that sorry motherfucker laying out dead, see. So if you wanna come, come hard, or you'll be another nigga in the morgue. Yeah, you motherfuckers going for bad and shit, you know what I'm saying? But you'll be another nigga in the morgue, motherfucker. Oh, yo, check this out. But getting back to the bloodbath, you motherfuckers out there go for bad. That shit played out, my brother. I ride by and gun down motherfuckers. Whether friend or foe, bro, stepping on my toes, your ass has gotta go. Now here's how the shit took place. How'd it go? A nigga waved a tray ain't in my face. Dang. Screaming that shit about the squad mob. Talking bitch shit about the South Park. City's gonna stop me. Pissed off cause I'm down with the Fifth Ward posse. Mm-hmm. That shit didn't make me none. I ain't scared of no goddamn gun. My nigga. Once I saw him quake, I snuck him. What about his street boys, man? Fuck him. I put it on his ass cause he's bigger. Then worry about the other three niggas. All of them ran to get back up. That's 12 more niggas I'ma stack up. Open up the trunk in a rage. In den letzten Jahren ist der Hip-Hop nicht mehr alleine eine Sache aus den Ghettos von New York und Los Angeles. Er ist zusehend international geworden. Wegen der Sprache und auch wegen ähnlicher sozialer Konflikte hat sich schon früh eine Hip-Hop-Szene in England gebildet. Doch seit Ende der 80er Jahre begann sich der Hip-Hop überall auf der Welt zu verbreiten, wobei dann auch die jeweilige Landessprache kein Problem mehr war. Inzwischen gibt es rege Szenen in Ländern, in denen man sie nicht erwartet, in Japan und Thailand ebenso wie in Australien, Brasilien oder Argentinien, aber auch in Westeuropa. Gerappt wird mittlerweile in vielen Sprachen und so auch in der immer als spröde verschrienen deutschen Sprache. Und dazu der Rapper von der Heidelberger Gruppe Advanced Chemistry. Also wir haben auf Englisch angefangen, wie eigentlich jeder hier, ist ganz klar. Das lag am nächsten, weil wir natürlich englische Platten gehört haben. Curtis Blow damals, Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, Grandmaster Melemel, die ganzen Sachen, die jeder gehört hat. Und haben aber auch damals schon versucht, irgendwie eigene Stile zu entwickeln. Also zum Beispiel jetzt nicht unbedingt amerikanischen Akzent versucht nachzumachen oder so. Ich habe außer in Deutschland auch Wurzeln in Ghana und habe deswegen auch einen ganz normalen ghanesischen Akzent Englisch gerappt und nicht versucht. Das sind so Kleinigkeiten, die eben schon den Weg weisen auf das, was man später macht, nämlich Eigenständigkeiten, eigenes Ding zu machen. Wir wussten ja natürlich nicht genau, welcher Weg der unsere sein wird, aber wir denken, dass wir den Pfad zur Geschichte gefunden haben langsam. Wir bleiben nicht nur auf dem Deutschrap, wir werden uns nicht einschränken, nur auf Deutsch zu rappen, sondern wir wollen verstanden werden, wir wollen die Leute erreichen. Wir sind Deutsche, wir sind in Deutschland, wir reden die meiste Zeit über Deutschland, deswegen reden wir Deutsch. Wie gesagt, wenn man eben jetzt die deutschen, deutschsprachigen Menschen erreichen will, dann hat es mehr Sinn, auf Deutsch zu rappen, ist ganz klar. Ganz klar. Und ich denke auch einfach, dass der Groove nie so rüberkommt. Das merkt man jetzt langsam, wo das Englische einfach dem Publikum nicht mehr so ganz geheuer ist. Früher war das super und wir wurden ausgelacht. Wir wurden ausgebuht und ausgelacht, als wir angefangen hatten, mit Deutsch zu rappen. Die Leute sich umgedreht haben gesagt, ein Scheiß. Das ist ein Scheißdreck, weil es nicht ins Klischee gepasst. Sieht man, dass es sich umdreht. Das Ganze wandelt sich. Inzwischen ist Hip-Hop in Deutsch längst hoffähig geworden, dank des Charterfolges der Fantastischen Vier und ihrem Gassenhauer Dida. Zu weiteren Entwicklungen und Aspekte von Hip-Hop Made in Germany meint der Münchner DJ und Journalist Michael Reinbot. Wenn man Hip-Hop so in Relation zu den Toten Hosen und den Ärzten sieht, so also Hip-Hop als den neuen Rock, dann würde ich sagen, dann müssen es deutsche Texte sein. Zum anderen glaube ich aber auch, dass deutsche Texte natürlich, weil sie einfach besser verstanden werden, weil sie nur so 5% Englisch sprechen, eine gute Chance haben. Zum anderen aber glaube ich auch, dass sich die deutsche Sprache sehr gut eignet für deutsche Rap-Texte, weil sie kantig, hart ist und ja, vielleicht ein Beispiel dazu. Digital Underground waren mal auf einer Deutschland-Tournee und haben gefragt, also standen auf der Bühne, haben Konzerte gegeben und fragten, sie würden tierisch gerne mal hören, wie es klingt, wenn ein Deutscher rappt und ob es denn in Deutschland Rap-Gruppen gibt, weil das würde doch unheimlich interessant sein, weil die deutsche Sprache eben sich vom Gehör der Amerikaner oder eben von Digital Underground sich absolut super eignen müsste zum Rappen. Und daraufhin kam dann so ein, der Udo Lobmeier heißt der Rapper, der kam dann auf der Bühne und hat dann vor Digital Underground in dem Publikum gerappt und er hat einen Battle, sogenannten Battle-Rap mit dem Shock G von Digital Underground gemacht und hat also wirklich den in den Grund und Boden gerappt. Shock G war völlig platt und völlig begeistert von diesem und hat ihm gesagt, er soll sich unbedingt, wenn er in Kalifornien ist, melden und sie wollten gerne ein Stück mit ihm zusammen auf Platte aufnehmen, wo er einen in Deutsch rappt und der andere in Englisch, also Digital Underground in Englisch oder amerikanisch und er in Deutsch und ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass deutscher Hip-Hop durchaus, was heißt eigenständig, aber durchaus einen Beitrag leisten kann im weltweiten Hip-Hop-Geschehen. Auffallend an der deutschen Hip-Hop-Szene ist die Tatsache, dass viele der Gruppen multikulturell besetzt sind, mit Kindern von Einwanderern aus aller Herren Länder. Kofi von Advanced Chemistry zum Beispiel stammt von einem ghanaischen Vater und einer deutschen Mutter ab. Das Ding ist, wenn man mit einer bestimmten Ansicht der Welt oder Weltsicht aufwächst wie wir, das heißt Minderheiten, wir sind schwarz, wir sind mit Rassismus konfrontiert worden, seitdem wir in der Wiege liegen, haben andere Dinge auch gesehen, andere Kulturen, kennen andere Lebensweisen, dann hat man, glaube ich, ein bestimmtes Sensorium, was anders funktioniert als das von Menschen, die nicht in dieser Lage aufgewachsen sind. Die Tatsache, dass man eben so viele Leute erreichen kann, ich habe vorhin von Verantwortung gesprochen, ist gerade da besonders stark, dass man auch das Richtige sagen muss. Wenn ich einen Begriff einführe wie Afrodeutscher bei Fremden im eigenen Land, dann hören das, wenn ich Glück habe, 100.000 Afrodeutsche und werden ihn hoffentlich weiterverwenden und sich nicht mehr als irgendwas bezeichnen oder bezeichnen lassen vor allem. Torch ist der andere Rapper von Advanced Chemistry. Dass Hip-Hop zum Nachdenken, zur Auseinandersetzung mit Problemen anregt und dass es kein Statum da gibt, das findet Torch an dieser Musik besonders gut. Wir haben erst uns Gedanken gemacht über das, was wir, also Hip-Hop-mäßig, was Hip-Hop ist, erst seitdem die Fantastischen Vier da sind. Vorher haben wir natürlich immer Hip-Hop gemacht und alles Mögliche, aber du machst es halt so und denkst dir halt nichts dabei, warum auch. Das kam ja auch nie einer und hat dich gefragt, sondern das ist einfach, war ja selbstverständlich. Und dann setzt du dich mal hin und dann machst du mal so ein Resümee. Einfach und denkst du, was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Wie mache ich das? Und warum nicht so und so und so? Also deswegen meine ich, dass das praktisch mit Hip-Hop ich erst richtig angefangen habe, so auch mit Sachen klar zu werden. Das heißt, dass ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe über irgendwas. Also vorher habe ich halt irgendwie nur gespielt, weil ich immer auf die Hip-Hop-Jams gefahren bin und Leute kennengelernt habe, zum ersten Mal mir über die Geografie meines Landes klar wurde. Deswegen vorher klar, du lernst in der vierten Klasse, da ist die Stadt und da ist das, aber das geht ja einfach nichts an. Durch Hip-Hop erst alles, wurde mir alles ein bisschen bewusster. Du kommst auf den Jam und die Leute, die da sind, sind nicht nur alles Fans. Das heißt, wir sind keine Stars und die Leute sind unten Fans, wie es vielleicht beim Rockkonzert so ist. Die Leute kommen nur zum Konsumieren. Das ist nicht so beim Hip-Hop-Ding, sondern die Leute, die auf den Jam kommen, sind alles, nicht alles, okay, aber sind zum großen Teil selber Produzenten. Das heißt, die sind Maler, sie malen Graffiti und haben ihre Fotos dabei und können auch den Leuten zeigen, was sie tun. Sind Breaker, beziehungsweise Tänzer halt und gehen halt ab. Jeder irgendwie versucht, aus dem Kreis der Anonymität rauszukommen und hat halt die Chance, sich irgendwie zu zeigen. Das heißt, auf der Bühne oder halt im Kreis, wo die Breaker sind. Das heißt, ich gehe irgendwie auf der Bühne ab Leute beklatschen mich, später gehe ich runter und gucke mir die Graffiti-Fotos an von den Leuten unten. Die Braunschweiger Gruppe State of Departments hat einen Song darüber gemacht, wie sie zum Hip-Hop kamen und was diese Musik ihnen bedeutet. Es ist Zeit. Ich komme reingeschneit, gescheit gefeit gegen Niederträchtigkeit. Ich bin bereit, mich zu wehren. Vielleicht sollte ich kurz erklären, worum es sich hier dreht, um Gerüchte nicht zu mehren. Es ist eine Wegerwachung, eine Deklaration, verpackt in einem Text zu Darius und Stone. Auch ich hab keinen Ausweis, der ist Ausweis, welcher Schule ich angehöre, da ich drauf. Ich selbst bin seit geraumer Zeit schon dabei, hasse richtig Duerei im Zug der Reimerei. Setze meinen Kopf durch und nehme mir die Fahrt frei. Doch wer stellt sich hin und macht den Kontrolleur? Stellt mich zum Verhör, bezeichnet mich als Deserteur. Was? Ich bin BHL, mache was ich will. Geboren im April, ich scheiße auf den Drill. Ich bin Ben von State of Departments. 1985 kam ich das erste Mal durch eine Breakdance-Show im Fernsehen mit dem Element Hip-Hop in Berührung. Es ist COD, vom Trockenzwang befreit. Es ist Zeit, es ist Zeit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es ist Zeit, es ist Zeit. Hallo, ich bin Deod Royal T von State of Departments. Und zum Hip-Hop kam ich so ca. 87, 88 durch ein paar Freunde, die mich inspiriert haben. Die vielleicht eigenständigste Hip-Hop-Szene außerhalb der USA hat sich in Frankreich entwickelt. Dort hat man wohl schnell erkannt, dass sich die französische Sprache weniger zum Transportieren von Protesttexten eignet. Und deshalb zeichnet sich der französische Hip-Hop durch lyrische Inhalte und sanfte, ruhige Beats und Jazz-Samples aus. Der frühere Kulturminister Jack Lang hat die Hip-Hop-Szene zu seiner Amtszeit mit jährlich ein paar Millionen Francs gefördert. Was der dortigen Szene offensichtlich gut getan hat, sie konnte sich den Untergrundcharakter des Hip-Hop bis heute bewahren. Auch wenn ihre besten Protagonisten inzwischen sogar Anerkennung in den USA gefunden haben. Die herausragende Figur des Rap in Frankreich ist MC Solar, dessen Texte nicht aus gewaltigen Wortkaskaden bestehen, sondern am treffendsten mit der Beschreibung Rap-Poesie charakterisiert werden können. Nom, Claude MC. Prénom, Solar. Name MC Claude, Vorname Solar. Alter jedes Jahr anders. Geboren in einem Krankenhaus in Dakar. Ich kenne die Stadt kaum, weil ich nur kurz da lebte. Dann verschiedene Pariser Vororte, Saint-Denis, Évry, Valenton und schließlich Villeneuve-Saint-Georges. Meine Eltern stammen aus dem Tschad, ein Land, das sie sehr lieben. Meine Mutter erzählte immer Geschichten aus dem Dorf und sang Lieder, die man dort beim Zerstampfen der Hirse singt. Sie spielte uns den Chari-Jazz aus dem Tschad vor und erzählte von den verschiedenen Sprachen und Stämmen. Ich war noch nie da wegen der Bürgerkriegsunruhen. Den ersten Sound übrigens, den ich aus dem Tschad hörte, war Maschinengewehrrattern und Kriegsgeräusche auf einer Kassette. Mais c'est un pays dans lequel je n'ai pas encore mis le pied, peut-être à cause des difficultés politiques, la guerre civile qui existe depuis pas mal d'années. Et les premiers sons que j'ai eus provenant du Tchad, c'était une cassette audio avec des bruits de mitraillettes, avec du son de guerre. N'a pas de conseil à donner. Prends le vague à la moule, la vie du bon côté. La première solution dès l'introduction se doit d'être bonne comme une nonne en dévotion. Qui est un mec qui n'a pas de chance? Le fils de l'amour progresse à date de naissance. Être différent l'a beaucoup stressé. L'opinion publique l'a beaucoup vexé. Mais sa vie en main, oubliant les apparences. Parce que depuis l'enfance, il vit dans le monde du silence. Au boulot, on le voit comme un humanoïde. Sa promotion est une course de spermatozoïdes. L'handicapé a happé l'handicapé. Ses capacités lui ont fait franchir le cap du dédain et de la non-communication. Avec calme et brio, il est objet d'admiration. Admiration. s'appelle Evangelista. Parce qu'un faux dévot devant sa rue la pista. De casting en casting, elle attend le verdict. Il tombe quand la nuit tombe. Vous êtes trop petite, alors elle baisse les bras au lieu de lever la tête. Elle est belle, mais pas seule comme l'était la Schtroumpfette. Le lendemain matin, j'entends qu'elle pousse la voix. Parce qu'un faux dévot devant sa rue la flatta. Petite, tu vas chanter, et il la fait chanter. Si tu veux être star, donne-moi ton porte-monnaie. Je sais qu'elle est trop fière pour demander de l'aide. Trop fière pour céder, pourtant, elle cède. Ma vie t'es sans défaut, méfie-toi des faux dévots. Méfie-toi des méfaits défauts qui te disent sans défaut. Lutèce est pleine de princesses qui aiment cette promotion. Toi tu es une déesse vouée à l'admiration. Développement. Voici la conclusion. Acte avec tact et capte l'admiration.